Eine Frau wird ausgepeitscht, 40 Schläge von einem Gotteskrieger. Sie hatte sich mit einer anderen Frau und zwei Männern in einem Haus getroffen. Sie machten Musik und sangen. Da trug sie bunte Kleidung. Jetzt ist sie ganz in Schwarz. Wir sehen kein Blut, keinen nackten Rücken mit Striemen. Wir sehen das Gesicht der Frau, ihren Schmerz, ihr Entsetzen. Sie schreit. Dann fängt sie an zu singen. Die Peitsche gibt den Rhythmus vor. Doch das Singen, das ist der Widerstand gegen die Gewalt der Fundamentalisten, von der Abdarrahmane Sisaku in Timbuktu erzählt. 2012 fiel Timbuktu, die Stadt in Mali, in die Hand islamischer Milizen. Filmemacher Abdarrahmane Sisaku berichtet aber nicht von diesen Ereignissen. Seine Geschichte im Film Timbuktu erzählt vielmehr vom Umgang der Menschen mit einem Terrorregime in einer eher fiktiven Oasenstadt. Die Wächter des heiligen Glaubens sind überall präsent in der Stadt. Die Bewohner erdulden die Scharia-Gesetze. Musik, Lachen, Zigaretten und auch Fußballspielen sind verboten. Eine eindrucksvolle Szene im Film zeigt eine Gruppe von Jugendlichen, die ohne Ball, aber in Trikots auf einem sandigen Platz imaginären Fußball spielt. Symbolischer Widerstand gegen den Terror, wie das Singen der Frau, die ausgepeitscht wird. Vom Widerstand erzählt Timbuktu, aber auch davon, wie das starre, brutale und sadistische Regelwerk der sogenannten Gotteskrieger langsam, aber mit tödlicher Konsequenz das Gemeinwesen einer liberalen und toleranten der Welt gegenüber offenen Sahara-Metropole in die Knie zwingt, ihren Geist aushöhlt und sie leer macht. Die Freiheit stirbt, was sich in den Gesichtern der Protagonisten des Films widerspiegelt. Deutlich macht Abdarrahmane Sisaku das am Beispiel von Kidane, dem Beduinen, der mit seiner Frau, seiner Tochter, einem 12 Jahre alten Hirtenjungen und seinen 7 Kühen in den Dünen in der Nähe der Stadt wohnt. Seine Nachbarn sind bereits vor den religiösen Fundamentalisten, die die Stadt übernommen haben, geflohen. Kidane allerdings glaubt friedlich, am Rande des Terrors weiterleben zu können. Als er aber aus Versehen einen Fischer erschießt, der seine Lieblingskuh getötet hat, fällt auch er unter das Gesetz der neuen, mächtigen Besatzer. Alles wird sehr schnell gehen, du hast nicht mehr viel Zeit, sagt der Dschihadist, der zu Gericht sitzt. Man wird die Scharia, das Gesetz Gottes, anwenden. Das Schicksal kann nicht abgewendet werden, sagt der Beduine. Meines liegt in Gottes Hand. Abdarrahmane Sisaku zeigt auch in kleinen Nebensträngen die Widersprüchlichkeit der Fundamentalisten, die Rauchen verbieten und selber rauchen, die Fußball verbieten und selber über Zinedine Zidane und Messi sprechen, die sich die schönen Frauen der Stadt gefügig machen wollen. Ich kam hier, um deine Tochter für eine Marriage zu fragen. Er will das schöne Mädchen, das er in der Stadt sah, heiraten, lässt der arabische Dschihadist, Ausländer hier im malischen Timbuktu, seinen Übersetzer der Mutter des Mädchens sagen. Das macht man nicht in dieser Weise, das entspricht nicht der Tradition, empört sich die Mutter. Deine Weigerung zwingt mich jetzt, Gewalt anzuwenden, meint der vorgeblich gottesfürchtige Krieger. Und dann der Satz der Frau. Ich fürchte mich nicht vor dir. Ich fürchte nur Gott. Noch eine Form des Widerstands gegen die Glaubensterroristen, gespeist aus der inneren Kraft eines Glaubens, der keine Kalaschnikows, Auspeitschung, Steinigung und andere sadistische Regeln braucht, um zu überzeugen. Dies alles zeigt Timbuktu in atemberaubenden Bildern. Bilder von Landschaften und sandfarbenen Gebäuden inmitten der Wüste, von Licht und dem Gelb der Dünen. Dazu die Schönheit der Menschen, deren dunkle Haut einen magischen Kontrast zu dem hellen Land zeichnet. Es ist eine Schönheit, die als ein ästhetischer Kontrapunkt zur menschenverachtenden, wie schönheitsverachtenden Ideologie des Fundamentalismus steht. Abdarrahmane Sisaku, gebürtiger Mauretanier, lange Zeit in Mali, nun wieder in seiner Heimat lebend, beginnt seinen Film mit dem Bild einer Gazelle, die von den Dschihadisten auf ihrem Pickup gejagt wird. Sie ballern mit ihren AK-47 Schnellfeuergewehren auf das Tier, bis einer brüllt: Erschieß es nicht, hetze es. Welche Gewalt und Grausamkeit liegt in diesem Bild? Am Ende von Timbuktu rennen der Hirtenjunge Isan und das Mädchen Toya und ein anderer Mann durch die Wüste. Dazwischen geschnitten die Gazelle vom Anfang. Die Menschen fliehen, sie werden gehetzt und stehen dabei für die Unschuld in einer Welt, in der die dogmatischen Ammenmärchen vom rechten Glauben alle Humanität abgetötet haben. Timbuktu erzählt davon mit großen, wuchtigen Bildern.